Mit Komponenten. Die Frage ist, was bedeutet das? Weil alles, was ich brauche, um eine unternehmerische Idee dann auch ins Leben zu rufen, sind eigentlich Komponenten. Was da sind, Webshops, Webdesign, Logistik, dass man auch Pakete verschicken kann. Da gibt es eine ganze Menge. Und es ist natürlich für den Unternehmensgründer, für den Entrepreneur, eine nicht zu bewältigende Aufgabe, alle diese Dinge selbst zu entwickeln. Selbst wenn er sich Hilfe sucht von außen, also quasi Komponenten sucht, ist es ein großer Aufwand, die entsprechenden zu finden, die zu einem passen und die auch dann miteinander zu vernetzen. Damit nun aber die vielen guten Ideen nicht stecken bleiben, ist das Komponentenportal entwickelt worden. Es ist vor einem Jahr an den Start gegangen. Und ich selbst war vor einem Jahr schon hier auf diesem Podium mit Romy Campe zusammen, wir haben es gemeinsam vorgestellt und ich fand es jetzt selbst sehr spannend, was innerhalb dieses einen Jahres passiert ist. Dazu werden wir gleich einiges hören. Was ist das Besondere am Komponentenportal? Ja, Thomas, das Komponentenportal bündelt halt die Komponenten angelehnt an die Geschäftsprozesse eines Unternehmens. Das heißt, wir haben nicht nur eine Kategorie oder zwei Kategorien, decken nicht nur Webshops ab oder nicht nur Buchhaltung, oder, sondern wir bündeln halt eben Komponenten von A bis Z. Das heißt, wir haben uns vorher sehr, sehr lange Gedanken gemacht, auch zusammen mit dem Professor Faltin, welche Geschäftsprozesse sind denn wichtig für Startups oder generell für Unternehmen, und anhand dieser Geschäftsprozesse haben wir die Kategorien entwickelt, die es gibt bei uns im Portal. Und das sind insgesamt 6 Kategorien. Und hinter jeder Kategorie stehen inzwischen einige Komponenten, sodass wir es geschafft haben, jetzt in diesem einen Jahr schon auf über 60 hochprofessionelle Komponenten zu kommen, aus allen Unternehmensbereichen eben. Das andere, was auch unser Portal besonders macht, ist die rechtssichere Abwicklung. Die Kategorien, die wir haben bei uns im Portal, kann man auch hier mit unserem Unternehmensradar im Blick behalten. Das heißt, auch wenn man Komponenten bei uns nicht unbedingt kauft, kann man das Komponentenportal dazu nutzen, einfach zu schauen, an welche Bereiche im Unternehmen habe ich denn schon gedacht. Man sieht halt, man hat, jeder Gründer, der bei uns im Portal registriert ist, hat dieses sogenannte Unternehmensradar, was genau diese Kategorien im Unternehmen aufgreift und woran er erkennen kann, hey, wo habe ich noch Bedarf oder wo habe ich schon genug getan. Eine weitere Besonderheit bei uns ist die rechtssichere Abwicklung. Auch ein ganz, ganz großer Herzenswunsch von Herrn Faltin und auch natürlich von mir am Anfang, die Gründer halt auch zu schützen, genauso wie die Dienstleister, weil wir bringen die ja in unserem Portal zusammen. Das heißt, das Komponentenportal selber wickelt gar keine Komponenten ab, sondern das machen bei uns wirklich richtige Profis, die von uns auch unter Vertrag genommen werden, wovon auch hier heute einige anwesend sind. Und der Gründer bekommt, nachdem er eine Komponente bei uns gebucht hat, einen sogenannten Komponentenkanal. Das ist ein Chatroom, den nur der Gründer, der Dienstleister und der Projektleiter vom Komponentenportal eben benutzen kann, wo Dateien ausgetauscht werden können, wo man miteinander sprechen kann, wo man auch Optionen nachbuchen kann. Alles in einem geschützten Raum und so halt hundertprozentig rechtssicher. Die Frage an dich ist noch, Profi-Komponenten dahinter. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, der Erstkontakt zum Komponentenportal ist ja kostenfrei für den Nutzer. Also ich kann mich dort anmelden und sofort mein Business starten. Das war ja eine der Ideen. Und ist das so? Das ist so. Die Benutzung des Komponentenportals ist kostenfrei. Das heißt, man kann sich einloggen, man kann Wissen mitnehmen, man kann unsere Gründer-News lesen, man kann sich die Komponenten angucken, man kann sich einfach inspirieren lassen, wenn man das möchte. Was gibt es denn so? Was passt zusammen? Welche Komponenten harmonieren miteinander? An was habe ich vielleicht in meinem Konzept noch nicht gedacht? Woran sollte ich vielleicht denken? Den größten Teil unserer Komponenten kann man auch mit habe ich schon erledigt oder mache ich selber markieren und kann trotzdem auf dieses Unternehmensradar zugreifen dadurch. Und wenn man denn dann merkt in einem Bereich, hier reicht mein Wissen nicht aus oder das möchte ich einfach nicht selber machen, sondern ich möchte es abgeben, dann sind halt die Profis da, die man direkt dann auch im Portal buchen kann. Ja, ich denke, wenn ich das richtig verstanden habe, einer der Vorteile ist dann auch, dass Dienstleister, die schon mit mehreren Gründern gearbeitet haben, natürlich auch eher wissen, was sind die Anforderungen eines Gründers, als wenn jetzt einer, der noch nie mit Gründern zu tun hatte, mit mal dessen Anforderungen erfüllen muss. Ich glaube, das ist auch noch ein weiterer Vorteil. Genau. Aber wir hören jetzt mal auch Beispiele aus der Praxis, die ich sehr spannend finde. Und ich möchte beginnen mit Matthias Eckert. Vielleicht ganz kurz, ja, du nimmst das Mikro. Er hat eigentlich zwei Unternehmen, ein Unternehmen Kaljare, über das er uns jetzt was erzählen will. Und das ist eine Initiative von Kamalaya. Und da hat er mir erzählt, was das heißt. Das heißt nämlich ein Ort, an dem man Gutes tut. Und das ist ja so ein ähnlicher Ort wie dieser Ort hier, habe ich mir gedacht. Hier wird ja auch Gutes getan. Das passt gut. Erzähl uns ein bisschen, was du machst, was das bedeutet und wie du auf das Komponentenportal gekommen bist und was es für dich jetzt gebracht hat. Ja, danke für die Einführung. Mein Name ist Matthias Eckert. Wir nutzen das Komponentenportal mit unserer Initiative Kaljare. Kaljare, das ist ein Social Fashion Brand. Das ist ein Frauenentwicklungsprojekt, also ein Women Empowerment Programm, das aus unserem bestehenden Unternehmen, das nennt sich Kamalaya, das ist ein Zwischending aus Reiseveranstalter und Entwicklungshilfe entstanden ist. Also ich muss ein bisschen ausholen, damit das Konzept vielleicht klar ist. Mit Kamalaya, das ist ein Reiseunternehmen, was wir schon jetzt im sechsten Jahr führen, meine Frau und ich. Meine Frau hat das gegründet 2010. Und hier versuchen wir die Grätsche zwischen Entwicklungshilfe und Reiseveranstalter. Das heißt, Leute reisen mit uns, aber auf eine andere Art und Weise. Sie engagieren sich in verschiedenen Projekten, die wir in Entwicklungsländern initiieren, also im Bereich Medizin, Sozialprojekt, Infrastruktur, Umweltprojekte und so weiter. Ein Projekt ist daraus entstanden in Uganda. In Uganda haben wir letztes Jahr begonnen, Anfang des Jahres. Und das war unser Women Empowerment Programm. Und warum haben wir das gestartet? Und das musste relativ schnell gehen letztes Jahr. Wir waren da sehr unter Zeitdruck und auch das Budget war nicht groß. Als wir letztes Jahr mit Uganda begonnen haben, kam ein paar Monate später dann die große Ebola-Krise und kein Mensch wollte natürlich den Fuß nach Afrika setzen, obwohl Uganda gar nicht betroffen war von der letzten Ebola-Welle. Und wir hatten unsere Projekte initiiert, das heißt Leute, die eben auch finanziell gefördert werden wollten. Mit dem Tourismus war das dann plötzlich nicht mehr möglich. Und wir hatten ein Projekt im Hinterkopf. Wir hatten vor 2,5 Jahren bei der ersten Recherchereise 5, 6 Frauen kennengelernt. Und wir fragen die Leute immer vor Ort nach ihren Wünschen, nach ihren Träumen, Visionen. Und ein Wunsch von diesen Damen war, sie wollen einfach ihr Hobby zum Beruf machen, und zwar das Herstellen vom handgefertigten Schmuck. Das sind Papierketten aus recyceltem Papier. Natürlich da, wo die Frauen sind, Entwicklungsland in Zentraluganda, Armutsregion, überhaupt keine Perspektive. Wir haben das Projekt dann vorgezogen, haben glücklicherweise vom Komponentenportal durch Mundpropaganda erfahren auf einer ähnlichen Veranstaltung. Also es lohnt sich, hierher zu kommen. Und haben dann eine Anfrage gestartet, wie denn das funktioniert. Und ja, die Website war ratzfatz umgesetzt, der Support großartig. Also Support, sowas haben wir bis dato überhaupt noch nicht erlebt gehabt. Teilweise die E-Mail schneller zurück, als man den Button aktualisieren drücken kann. Und das, was versprochen wurde, wurde eingehalten. Und ich glaube, es ist gerade sehr wichtig, wenn man, sei es zum einen Zeitdruck hat, sollte man nicht haben, aber zum anderen ein budgetäres Problem, dann ist sowas eine ganz tolle Ideenquelle, da man sich austauschen kann und dann auch entscheiden kann, was brauche ich denn, welche Komponenten brauche ich wirklich. Das lässt mich überleiten zu Björn Oliver Georg. Und der hat mir erzählt in unserem Vorgespräch eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, und zwar die Initiative, warum gründe ich eigentlich ein Unternehmen? Viele Gründer werden inspiriert durch einen Missstand, auf den sie aufmerksam werden. Also etwas, was ihnen nicht gefällt, ein Produkt, eine Dienstleistung, wo sie denken, das ärgert mich jetzt, das könnte ich besser machen, ich benötige das besser. Und er hat ein Unternehmen, das heißt Salen, und wird uns jetzt verraten, wie er darauf gekommen ist und was ihn zum Komponentenportal gebracht hat und wie er es nutzt. Ja, du erstmal. Das ist Rüdiger Hoffmann hier. Nein, Spaß beiseite. Ich bin dazu gekommen, weil unsere Tochter hatte ein Problem. Und zwar hatte die ein Pustelproblem, ein Ausschlagproblem. Und wir wollten dem Herr werden, nicht mit herkömmlichen Mitteln wie Paraffin oder Paraben behafteten Mitteln, Hormonmitteln, sondern auf Naturart. Und aufgrund dessen bin ich mit meiner Frau geschlendert über den Markt und habe dann ein Hanföl entdeckt. Und das wollten wir sowieso gerne mal testen im Salat, weil das sehr nussig schmeckt, sehr gut ist. Und in dem Moment habe ich dann einen Wattebausch genommen und habe das auf die Backen, auf die entzündeten Stellen meiner Tochter geträufelt. Und am nächsten Morgen war es natürlich nicht so, dass alles weg war, aber die Entzündung war weg und das hat mir zu denken gegeben. Und dann habe ich weiter recherchiert und habe unter anderem parallel das Buch von Herrn Faltin gelesen und bin dann auf die Komponenten gekommen. So hat sich dann alles zusammengefügt. Ich habe dann einen Entwickler entdeckt, der mir die Creme herstellt, dann ein Verpacker, alles aus Bereich Bayern. Das war uns auch sehr wichtig und habe dann angefangen, das Projekt zu starten. Und durch das Komponentenportal hatten wir die Möglichkeit, die logistische Komponente zu verwenden. Und das haben wir auch getan, denn wir können agieren wie ein großer Konzern, obwohl wir noch nicht skalierbar sind. Ja, aber es gibt so ein, zwei Bestellungen und die laufen über das Komponentenportal und somit auch über die Logistik. Da ist der zuständige Partner auch hier. Und das läuft einwandfrei. Das heißt, wenn es irgendwann skalierbar würde, wären wir professionell aufgestellt. Und das ist eine Wahnsinnskomponente. Hier auf meiner linken Seite sitzt Ulrich Schneider und er tut etwas, was man ja sagen muss, die einen sind im Hellen und die anderen im Dunkeln, aber man sieht nur die im Hellen, die im Dunkeln sieht man nämlich nicht meistens, aber ohne die würden wir die wunderbaren Dinge oft gar nicht bekommen. Trotzdem werden sie oft unterschätzt, sage ich mal, aber sie machen eine wahnsinnig aufwendige und intensive Arbeit und je mehr Sie diese Arbeit zu Ihrer eigenen Profession machen, so wie man Ketten, Reisen oder Creme zu seiner Profession macht und zu einer Passion ein bisschen macht, je besser läuft es. Und ich war sehr freudig überrascht, als wir uns unterhalten haben, dass ich mit dir, Ulrich, so jemanden entdeckt habe oder jemanden kennenlernen durfte, der diese Passion für Logistik entwickelt hat. Und ich würde dich jetzt bitten, uns einfach mal kurz zu erzählen, was du da machst und wie dein Kontakt, warum du zum Komponentenportal gekommen bist. Ja, auch bei mir hat alles angefangen 2001 mit der Gründung eines Unternehmens mit zwei weiteren Partnern zusammen, der IT Media GmbH in Speyer. Wir befassen uns ausschließlich mit Fulfillment Logistik, das heißt, wir packen Pakete, kommissionieren Ware auf Bestellung, so wie der Kunde das haben möchte und kümmern uns hinten dran um die Versandlogistik. Es hat alles angefangen mit einer Idee. Ich war Vollblutlogistiker, war angestellt und habe überlegt, naja, es gibt Dinge, die kann man einfach anders und besser machen. Und so bin ich irgendwann mal dazu übergegangen, die Firma zu gründen. Heute ist das Ganze gewachsen. Wir haben ganz, ganz viele Kunden, die wir betreuen, in unterschiedlichster Ausprägung, mit unterschiedlichsten Anforderungen, speziell so, wie der Kunde die haben möchte. Vor einem Jahr habe ich Romy Kampe kennengelernt beim Komponentenportal. Der Kontakt kam über die Projektwerkstatt zustande, für die, wo wir schon seit 8 Jahren versenden. Und ich fand das Ganze sehr, sehr spannend aus zwei Gründen. Einmal ist es so, ich selber habe ja auch ein Unternehmen gegründet und weiß, es ist nicht ganz einfach am Anfang. Und das Zweite ist bei der ganzen Geschichte, ich finde es sehr interessant, was in der Entstehung zu sehen und dann sich weiter zu entwickeln und das Ganze auf eine richtige Reise zu bringen. Und da auch jede Komponente oder jede einzelne Dienstleistung, die man macht bei seinem Produkt, immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ist natürlich auch letztendlich der Versand hier ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil hier kann man viel verkehrt machen in Form von falscher Verpackung. Man kann sehr, sehr viele Stolperfallen haben. Wie ist das mit Retouren? Warum kommen die? Man hat andere Probleme in Form von: Welchen Versanddienstleister wähle ich überhaupt? Wie schnell ist die Ware bei meinem Kunden? Was für Zielgruppen habe ich? Und das ist eigentlich unser Geschäft, uns darum zu kümmern und in richtige Bahnen zu lenken. Wir kommen zu Alexander Botow, hier wieder zu meiner Rechten, der ein Unternehmen hat, Verdue. Ich konnte mir am Anfang nicht so richtig was darunter vorstellen. Sie machen nämlich Parfüm für Fashion-Designer. Inzwischen kann ich mir da sehr viel darunter vorstellen. Er wird uns gleich ein paar spannende Sachen erzählen. Was mich unter anderem sehr dabei fasziniert hat, als Unternehmensgründer und als Gründerin ist man ja eher ein kleines Unternehmen in dem großen Haifischbecken, wo große etablierte Unternehmen sind, die mit großen etablierten Menschen zusammenarbeiten. An die kommt man natürlich nicht ran, weil man das Geld nicht hat oder weil die zu bekannt sind, was auch immer. Und die Märkte sind ziemlich aufgeteilt und viele schrecken dann davor zurück zu sagen, na, da habe ich sowieso keine Chance. Und ich fand das bei dir sehr spannend, wie du das gemacht hast. Und auch, wie du auf die ganze Sache hier gekommen bist, und du wirst uns das jetzt ein bisschen erzählen. Ja, vielen Dank. Auch hallo nochmal von meiner Seite. Also die Firma Verdue haben wir dieses Jahr im Mai gegründet als GmbH. Und wir entwickeln und produzieren und vermarkten Parfüm für international aufstrebende Fashion-Designer, junge Fashion-Designer, wobei jung jetzt immer schnell falsches Bild auf die Designer wirft. Die sind nicht unbedingt jung und die sind auch noch nicht ganz unerfolgreich. Diese stehen meistens schon auf der internationalen Bühne und tauchen in allen großen Modemagazinen auf, haben aber meistens keinen Zugang zum Parfümmarkt, und der Parfümmarkt ist eine ganz wichtige Quelle für junge Designer, um zu wachsen. Und das war die Grundidee des Konzeptes. Und wir standen vor der großen Herausforderung, dass es da einen Markt gibt, der von drei großen oder fast nur von drei großen Industriekonglomeraten dominiert wird. Und wie gelingt es uns, da überhaupt einen Fuß zu fassen? Und ich habe mich viele Jahre mit dem Konzept beschäftigt. Ich habe ursprünglich mal meine Diplomarbeit über das Thema Markenmanagement im Parfümmarkt geschrieben. Ich habe bei der Parfumerie Douglas 5 Jahre Business Development gemacht, und in der Zeit sind so die ersten Ideen, Konzepte entstanden, aber es war immer noch die Frage in den Raum gestellt, wie schaffen wir es überhaupt, in den Markt reinzutreten. Und habe viel Literatur über Lean Management gelesen etc., Lean Startup. Das hat alles nicht wirklich geholfen, und irgendwann habe ich das Buch von Günter Faltin in die Hand bekommen, und das war für uns der initiale Auslöser zu sagen, genau mit dem Komponentenmodell können wir es anpacken, weil genau dieses Komponentenmodell stellt uns alles an die Hand, was wir brauchen, um gegen dieses normalerweise viele hunderte, tausende Euro kostende Parfümentwicklungsgeschehen anzugehen, indem wir nämlich ganz einfach mit den Parfümeur, mit dem Designer zusammenbringen und alles, was wir abbilden vom Entwurf des Parfüms über die Produktion bis hin zur Vermarktung in Komponenten zu machen. Komponente 1 fängt schon damit an, dass wir mit einem der renommiertesten Parfümeure der Welt, Mark Buxton, zusammenarbeiten dürfen, der für uns die Düfte kreiert. Mark Buxton, kann man vielleicht zu meinem Raum sagen, entwirft ansonsten für große Labels wie Cartier, Burberry, Van Cleef & Arpels, Comme des Garçons, Düfte und jetzt auch für uns. Das ist die eine Komponente. Weitere wichtige Komponenten haben wir dann im Komponentenportal entdeckt. Da haben wir unseren Online-Shop erstellt, und das war für uns ein Glücksgriff, weil wir mit unserem Launch des ersten Produktes, des Parfüms von dem Berliner Designer Hien Li, an einen fixen Termin, nämlich die Berlin Fashion Week, gebunden waren, zu der wir am 8. Juli halt unser erstes Produkt lanciert haben. Und so mit der Gründung vom Mai und der Produktionsentwicklungszeit dann ein sehr, sehr knappes Zeitfenster hatten, den Online-Shop noch auf die Beine zu stellen, um das dann auch zu verkaufen am Launchtag. Und da waren wir sehr, sehr glücklich, dass wir das Komponentenportal gefunden haben. Und hier mit der Komponente Profi-Shop, muss man jetzt dazu sagen, quasi über Nacht einen gut funktionierenden und tollen Shop aus dem Boden gestampft haben, sodass wir da tatsächlich pünktlich zur Fashion Week dann auch unser Produkt nicht nur vorstellen, sondern auch verkaufen konnten. Jetzt haben wir eine ganz andere Komponente, weil es kann ja durchaus sein, ich habe eine tolle Idee, also inspiriert hier auf dem Summit, tolle Idee, entwickle meine Idee und dann geht es nicht so richtig weiter. Und dann bin ich wieder in Paderborn oder in Grünstadt oder ich weiß nicht wo. Und da die Frau und der Mann, die können jetzt nicht so viel sagen und meine Freunde auch nicht so wirklich, obwohl die Freunde immer gute Testkäufer sind für neue Produkte, das würde ich nochmal so am Rande sagen. Und jetzt hätte ich gern jemanden, mit dem ich das professionell einfach mal reflektieren kann. Und da stelle ich Kirsten Kohlhaar vor, hier zu meiner Rechten, du kriegst jetzt auch ein Mikrofon. Du erzählst uns jetzt einfach, was du machst, nämlich Mentoring, Entrepreneurial Design. Also du gehst mit Gründern sozusagen ihre Ideen durch. Du kannst sie begleiten in verschiedenen Intensitäten. Ja, danke Thomas für die Vorstellung und hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Angekündigt bin ich ja hier als Prozessbegleiterin, ne? Prozessbegleiterin, Mentorin, Entrepreneurial Design. Ich bin seit 10 Jahren selbstständig, bin damals aus einer unbefristeten Festanstellung rausgegangen, weil ich gemerkt habe, ich möchte meine berufliche Existenz auf 3 Säulen stellen. Die Schublade gab es damals nicht, deswegen habe ich sie mir selbst gebacken. Das sind Texte, die berühren, Coachings, die bewegen und Öffentlichkeitsarbeit, die verbindet. Ich bin seit Jahren als systemischer Coach, Business Coach, Prozessbegleiter in dem Sinne tätig, arbeite sehr viel auch mit Gründerinnen und Gründern in der Vor- und Nachgründungsphase, habe natürlich die Bücher von Professor Faltin inhaliert, mehrmals, in anderen beruflichen Kontexten das Labor für Entrepreneurship auch gehostet und habe mich sehr gefreut, als vor einem Jahr das Komponentenportal an den Start gegangen ist, weil ich gedacht habe, wow, ich reise selber mit leichtem Gepäck und das ganz bewusst. Und diese konzeptkreativen Komponentengründungen finde ich einfach persönlich faszinierend. In meiner Arbeit als Coach habe ich immer wieder erlebt und erlebe ich immer wieder eigentlich drei große Punkte, weswegen Menschen Austausch suchen, entweder punktuell Austausch suchen oder auch kontinuierlich über einen gewissen Zeitpunkt. Das ist einmal Betriebsblindheit. Entweder laufe ich irgendwann selbst gegen die Wand oder ich kriege es auch durch mein Umfeld gespiegelt in Form von Feedback oder Angst vor Ideenklau oder einfach Orientierungslosigkeit, Überforderung. Das sind so die ganz großen Bereiche. Family und Friends hast du schon angesprochen als ganz wichtige Faktoren natürlich für jeden Gründer, für jeden Menschen als Stütze, als Feedbackgeber und so weiter. Hat aber das Problem, dass die oft zu nett zu uns sind. Oft fällt es schwer, in einem privaten Umfeld harte Wahrheiten gelassen auszusprechen. Da habe ich es in meiner Rolle als Coach leichter. Und es fehlt auch teilweise einfach das fachliche Know-how, um solche Prozesse sinnstiftend und auch rasch und kurz, es geht ja wirklich um Druckerleichterung, es geht darum, den Kopf aufräumen zu helfen, damit wieder Handlungspotenzial frei wird. Und ich habe das Komponentenportal gesehen, habe mir es angeschaut, fand es klasse, gedacht, das ist super, aber eins fehlt, nämlich diese Prozessbegleitung, die einen immer wieder mal, die man immer mal wieder in Anspruch nehmen können will vielleicht, sei es nur um einen Knoten durchzuschlagen oder für länger. Wenn man dann ganz viele dieser Ideen in dem Bereich gefunden hat und ganz viele Produkte besser, nachhaltiger machen kann und dann der Shop aus allen Nähten bricht, dann hilft Christoph Hergit mit Shopwave E-Commerce einem vielleicht weiter. Er ist da eine Profikomponente, aber hat auch das Basismodul hier installiert. Erzähl uns, was du hier tust und was du überhaupt tust. Wir sind einer der Komponentendienstleister, die sich mit dem Thema Online-Shop beschäftigen. Wir bearbeiten das Thema E-Commerce, sprich die Kunden kommen mit der Idee zu uns, sie würden gerne über einen Online-Shop ihre Produkte verkaufen. Die Zusammenarbeit mit dem Komponentenportal ist es noch eine recht junge, so wie das Komponentenportal. Wir selbst sind aber schon seit ca. 16 Jahren am Markt tätig, haben ebenfalls schon Gründer begleitet, die eben einen Online-Shop ins Netz bringen möchten, mit entweder einer One-Man-Show oder auch ganze Konzernstrukturen dahinterstehend mit Produkten bis zu 250.000 Artikeln, die sich eben im schnell drängenden Markt verkaufen müssen. Wir bieten neben der technischen Komponente, sprich den Shop ins Internet aufsetzen, auch die Beratungskomponente ein bisschen mit, aufgrund unserer Erfahrung, mit welchen Herausforderungen ein Gründer jetzt sich auseinandersetzen muss, wenn er sein erstes Produkt verkauft. Es hängt mit den Komponenten, die über das Komponentenportal angeboten werden, ja zusammen. Sprich, wie bringe ich meine Ware zum Kunden? Oder was mache ich, wenn ich Retouren erhalte? All diese Aspekte kennen wir und können hier eben beratend eingreifen und den Gründer schon im Vorfeld vor Fehlern bewahren. Du gesagt hast Beratung, also wenn ich über die Grundkomponente hinausgehen will, also es gäbe dann sowas, dass ihr auch sozusagen euch anguckt, wie sind überhaupt die Bedürfnisse und dann die Bedürfnisse des Gründers oder des sich entwickelnden Unternehmens umsetzt im Bereich E-Commerce, Shop und so weiter. Genau, wir hören uns die Anforderungen der Gründer an und setzen daraufhin den Shop um. Das kann man so verstehen, man kann gewisse Abläufe manuell natürlich machen oder ab einer gewissen Menge, wenn das jetzt 1000 Bestellungen pro Tag sind, dann macht es Sinn, Automatismen einzuführen, sprich Schnittstellen zu anderen Systemen, und genau das bewerkstelligen wir auch. Thomas Rütz. Gefährlich ist er, warum? Seine Firma hat eine Betriebssoftware entwickelt. Das ist ja erstmal noch nicht gefährlich. Das klingt auch erstmal noch nicht spannend. Aber er hat sie mir auf seinem iPhone gezeigt. Und das ist so, lasst sie euch nicht zeigen, weil wenn ihr sie gesehen habt, wollt ihr sie haben. Zeigt sie nicht. Und ich fand es unheimlich spannend und unheimlich schön. Das Wort spannend verwende ich jetzt sehr oft, aber es ist wirklich so, und er hat es mir erzählt. Und es war die Begeisterung zu spüren, und ich hoffe, du kannst uns nochmal begeistern, nicht nur mich. Erzähl uns, was dahinter steht, was du machst, was das für eine Software ist, und ja. Danke, Thomas. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen aus dem Konzept gebracht, weil mit gefährlich hatte ich nicht gerechnet. Nee, es ist in der Tat so. Wir dürfen auch als Dienstleister im Komponentenportal mit auftreten. Wir haben mit Sicherheit vom Funktionsumfang her die größte Komponente, Frau Kampe sagt das zumindest immer so schön, die größte, einfach deswegen, weil wir eine Unternehmenssoftware anbieten als Komponente. Vielleicht zur kurzen Erklärung, im Volksmund ist es eher vielleicht ERP genannt oder manche sagen CRM oder manche sagen Warenwirtschaft. Im Endeffekt ist es eine ganzheitliche Software, die die Unternehmensprozesse wirklich abbilden kann. Also sprich, irgendwann komme ich mal als Gründer dazu, dass ich eine Rechnung schreiben darf, dass ich vielleicht mein Lager verwalten muss, dass ich dann meine immer mehr werdenden Kundendaten verwalten möchte. Und genau an dem Punkt muss man sich dann Gedanken machen, Mensch, ist die Excel-Liste jetzt noch ausreichend oder brauche ich mehr? Und dann kommt man halt genau an den Punkt, dass man sich da ein bisschen erkundigt und stößt dann auf die Begriffe ERP, CRM, Unternehmenssoftware, googelt dann und dann macht bumm. Und dann kommen halt in Deutschland so 5.000 bis 6.000 Anbieter auf einen zu, und dann wird es wirklich schwierig. Ja, das war unser Einstieg eigentlich, warum wir das Komponentenportal so spannend finden, weil dort wird ja wirklich schon, ich will es jetzt mal nicht unbedingt vorselektiert nennen, aber zumindest kanalisiert, was der Gründer denn erstmal rudimentär wirklich braucht. Und wir sind in der Tat natürlich sehr stolz, dass der Professor Faltin und Romy Campe sich auch dahingehend für unser Produkt und vor allem auch für Novicon, für unser Beratungsass entschieden haben, dass wir da eventuell, oder nicht mehr eventuell, sondern jetzt definitiv der richtige Partner sein können. Was uns vielleicht auszeichnet, wir möchten die Gründer oder die Komponentenportalbesucher erstmal mit so einem Mentoring-Workshop ein bisschen ranführen, analytisch, was braucht ihr denn überhaupt? Denn Sie kennen das Klassische mit Kanonen auf Spatzen schießen, das soll es im Endeffekt ja nicht sein, sondern man muss halt klein anfangen. So ist auch die Komponente konzipiert. Es ist keine Light-Version, sondern es ist eine vollständige Unternehmenssoftware für eigentlich große Mittelständler, die wir aber für kleine Unternehmen konzipiert haben. Und das, wenn ich das noch kurz sagen darf, ist im Endeffekt der springende Punkt, denn gerade der Gründer und der kleine, junge Unternehmer, der hat die größten Anforderungen an die Software, meist größer noch als die standardisierten und strukturierten großen Unternehmen. Und was wichtig ist, und das wollen wir ja alle, dem fällt ja alle 4 Wochen was Neues ein. So, und da muss die Software dann mitgehen. Und das ist genau das Produkt, das wir anbieten, eine extrem neu, hochentwickelte Software, die alle Ernsthaftigkeiten, aber halt vielleicht auch gerade die neuen Ideen und Späße auch mal mitmacht. Kollegen nennen das immer hochskaliert, wobei mit Skalierung meistens die Technik oder die Benutzeranzahl gemeint ist, und wir machen die Skalierung eben wirklich mit den Ideen der Gründer und mit ihren Unternehmen, die sie in neue Wege lenken wollen. Komponentenportal ist nicht nur Logistik, nicht nur Coaching, es ist eine Plattform, die lässt euch nicht alleine bis zum nächsten Entrepreneurship Summit. Wenn ihr hier nämlich sonst wieder rausgeht und nach Hause fahrt, dann ist es ein bisschen weg. Man kann sich dort anmelden, es gibt ganz viele Tipps, man kann Sachen ausprobieren. Ihr kennt jetzt auch Leute, die dahinter stehen, und ich lade euch alle herzlich ein, es selbst mal zu versuchen. Danke für die Aufmerksamkeit.